1. Warend Ephraim und Israel Gott mit Torschung und Lügen begegnen, verholt sich auch Judah gegenüber dem Heiligen und Beständigen Gott weiterhin unbeständig. 2. Die Bewohner von Ephraim beschäftigen sich mit Belanglosen Dingen und Streben nach dem Unmöglichen, wobei sie täglich durch Gewalt und Betrug fallen. Sie schließen Bündnis mit Assyrien und versuchen gleichzeitig, die ganze Ägyptens durch Geschenk wie Olivenal zu gewinnen. 3. Der Herr wird jedoch ein Urteil über Judah fallen und Jacob für seine Lebensweise zur Rechenschaft ziehen, indem in die entsprechenden Konsequenzen für seine Taten auferlegt. 4. Schon im Mutterleib versucht Jacob, seinen Bruder zu überlisten und als erwachsener Mann kämpfte mit großer Kraft gegen Gott. 5. Rang mit einer göttlichen Erscheinung und blieb siegreich, woraufhin weinte und nade fleht, später begegnet Gott ihm in Bethel und sprach dort zu ihm. 6. Es handelt sich dabei Jahweh, den Gott der himmlischen Heerscharen, dessen Name für Allzeiten Jahweh lautet. 7. Deshalb sollst du zu deinem Gott zurückkehren, indem du konsequent lieb und gerechtigkeit praktizierst und stets auf die Hilfe deines Gottes vertraust. 8. In Gegensatz dazu verholt sich das Volk wie ein betrügerischer Handler, der gefälschte Wagen benutzt und es geniest, and zu übervorteilen. 9. Ephraim behauptet stolz, durch eigenen Fleiß rei geworden zu sein, und ist übersüht, dass man im Trotz seines Gewinns kein sundhaften Verfallungen nachweisen kann. 10. Doch ich bin Jahweh, dein Gott sieht der Zeit in Ägypten, und ich habe die Macht, dich wieder in Zelten wohnen zu lassen, so wie es waren der Festzeiten ablich ist. 11. Ich habe wiederholt durch die Propheten zu euch gesprochen, ihnen zahlreich Visionen offenbart und sie beauftragt, meine Botschaften in Gleichnissen zu verkünden. 12. Wenn die Menschen in Gilead wertlos handeln, werden sie unweigerlich vernichtet, sie in Gilgal stift opferten, werden ihr Altar wie einfach Steinhofen auf den Felden enden. 13. Eins floh Jacob in das Land der Aramäer, wo als Connector betet, ein Frau zu gewinnen, und für sie die Herden hütet. 14. Später führte Jahweh das Volk Israel durch einen Propheten aus Ägypten heraus und sorgte dafür, dass sie unter dessen Schutz bewahrt blieben. 15. Da Ephraim jedoch Gottes Zorn durch sein Verhalten provoziert hat, wurde der Herr sie für ihr Blutschuld während wörtlich Mädchen und ihr Schandlichen Taten auf sie zurückfallen lassen.